unserer Einschätzung hat Wobereit konkret und direkt verfahren an der Stelle. Kopfschütteln bei der CSU. Generalsekretär Thomas Goppel hält die Entscheidung von Bundesratspräsident Klaus Wowereit für manipuliert, fühlt sich vom SPD-Politiker bewusst in die Irre geführt. Vor zwei Tagen hat der Herr Wowereit den Ostministerpräsidenten Vogel, Biedenkopf und anderen ausdrücklich gesagt, er teile die Auffassung, dass Stimmen, die unterschiedlich abgegeben werden, wie von Herrn Stolpe und Herrn Schönbohm, als eine Enthaltung zu gewichten sind und dass er da nicht dran vorbei könne. Getäuscht fühlt sich auch der bayerische Innenminister. Günther Beckstein setzt nun auf Bundespräsident Johannes Rau, der das Gesetz noch unterzeichnen muss, bevor es rechtskräftig wird. Wir gehen davon aus, dass Rau sich dem Druck aus dem Kanzleramt nicht genauso beugen wird wie Herr Wowereit, sondern das, was rechtens ist, auch feststellt, nämlich eine Mehrheit im Bundesrat nicht zustande gekommen ist, nachdem Brandenburg ganz offensichtlich ja unterschiedlich abgestimmt hat. Und deswegen rechnen wir fest damit, dass Herr Rau das Gesetz nicht unterzeichnen wird. Entscheidet sich der Bundespräsident wider der Erwartung der Union doch für das Gesetz, wollen die Schwesterparteien nach Karlsruhe gehen, der CDU-Politiker Rupert Scholz. Ich bin der Meinung, dass dann die Frage vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden muss. Ich bin dann der festen Meinung, dass man dann nach Karlsruhe geht. Das scheint mir völlig klar zu sein. Recht bekommt die Union von weiteren Staatsrechtlern und früheren Verfassungsrichtern. Diese sind sich einig, bei einem Stimmensplitting muss das Votum als ungültig gewertet werden und nehmen dabei Bezug auf den Artikel 51 des Grundgesetzes. Dagegen spricht allerdings nach Meinung des Berliner Staatsrechtlers Christian Pestalozza die in den Landesverfassungen festgelegte Richtlinienkompetenz der Ministerpräsidenten. Deswegen die Nachfrage völlig berechtigt und pflichtgemäß, was ist nun die Meinung des Landes? Und daraufhin die Frage an den Ministerpräsidenten, der Chef der Regierung ist und die Außenvertretungskompetenz hat, was meint das Land nun wirklich? Und wenn dann Ja gesagt wird, dann wandern die vier Stimmen in den Ja-Topf. Nach Informationen des Spiegel hat Gerhard Schröder im Vorfeld der Entscheidung den SPD-Ministerpräsidenten weitreichende finanzielle Zusagen gemacht, unter anderem für neue Verkehrsprojekte. So sind alle Blicke nun zunächst einmal auf Johannes Rau gerichtet. Doch wann der Bundespräsident seine Entscheidung treffen wird, ist bislang noch nicht abzusehen. Soweit Dirk Müller aus Berlin. Mit der Zuwanderungsfrage beschäftigt sich auch unser Abendkommentar um 19.05 Uhr. Im Bundesrat waren gestern beide noch Gegner und brave Parteisoldaten. Die brandenburgischen Koalitionspartner Manfred Stolpe von der SPD und Jörg Schönbohm von der CDU stimmten so ab, wie es von ihnen erwartet wurde, gegeneinander. Das Tischtuch zwischen ihnen sei aber nicht zerrissen, ließen sie bald danach verlauten. Den Ball flach halten, lautet die Devise und gemeinsam weiter in Potsdam regieren. Carsten Zumack meldet sich aus Brandenburg. Man werde die Scherben zusammenfegen, hatte Brandenburgs CDU-Chef Jörg Schönbohm unmittelbar nach dem Eklat im Bundesrat versprochen. In der Tat haben sowohl Christdemokraten als auch Sozialdemokraten den Besen sofort in die Hand genommen. Das Tuch zwischen den Koalitionspartnern ist nicht zerrissen, aber das Vertrauen ist verletzt, gab sich CDU-Generalsekretär Thomas Lunacek am Tag nach der umstrittenen Entscheidung moderat. Ministerpräsident Manfred Stolpe, SPD, kündigte indes an, dass noch vor Ostern der Koalitionsausschuss zusammentreten werde. Im Deutschlandfunk warb er für ein Fortbestehen der schwarz-roten Landesregierung. Ich würde es für einen schwierigen Vorgang, eigentlich auch einen richtigen Rückschlag halten, wenn jetzt ein Wechsel erfolgen würde. Und das kann sich ein Land, das sich Meter um Meter nach vorne arbeiten muss, um in einigen Jahren gleichwertig in Deutschland zu sein, nicht leisten. Stolpe räumt ein, dass er den Koalitionsvertrag gebrochen habe, will deshalb möglicherweise im Landtag die Vertrauensfrage stellen. Doch eine Mehrheit scheint hinter ihm zu stehen. Denn auch CDU-Landeschef Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm hatte sich am Abend auf einer Landesvertreterversammlung gegen Schnellschüsse ausgesprochen. Die Partei scheint ihm dabei zu folgen. Nur wenige CDU-Mitglieder forderten, die Große Koalition platzen zu lassen, wie der Landtagsabgeordnete Dieter Dombrovski. Der Ministerpräsident hat auf Nachfrage des Bundesratspräsidenten ein klares Ja für Brandenburg erklärt. Dies ist ein Bruch des Koalitionsvertrages in einer zentralen Glaubwürdigkeitsfrage für die CDU in Brandenburg und für die CDU in Deutschland. Und deshalb glaube ich, dass das Vertrauen in die Landesregierung insgesamt nicht mehr gegeben ist. Und ich persönlich wäre deshalb dafür, den Landtag aufzulösen und die Bürgerinnen und Bürger um ein neues Mandat für eine neue Landesregierung zu befragen. Es gilt aber als eher unwahrscheinlich, dass sich der Landtagsabgeordnete mit seiner Forderung durchsetzen wird. Denn, das wissen die brandenburgischen Christdemokraten, die Alternative wäre wohl eine rot-rote Koalition im Land. Am Montag wird der CDU-Fraktionsvorstand das weitere Vorgehen beraten. Deutschlandfunk, der Kommentar. Heute: Gestern hat der Bundesrat das Zuwanderungsgesetz beschlossen. So sieht es die von SPD und Bündnis 90 Die Grünen geführte Bundesregierung. Die unionsregierten Länder laufen Sturm gegen die Entscheidung, die aus der gespaltenen Stimme Brandenburgs ein Ja machte. Den schwarzen Peter hat nun vorerst der Bundespräsident. Karl-Heinz Gehm kommentiert. Ein Stück aus dem Tollhaus, Politik als Kunst des Unsäglichen. Vorgeführt von Parteisoldaten, die sich zu Tode taktiert und unter der Regie der Alpha-Tiere Stoiber und auch Schröder dem Land einen veritablen Verfassungskonflikt beschert haben. Der Wahlkampf macht's eben möglich. Johannes Rau wird sich bedanken. Liegt doch in Bälde auf dem Tisch des Bundespräsidenten ein vorzügliches, zukunftsweisendes Gesetz, das allerdings einen entscheidenden Makel hat. Es ist fraglich, ob das Zustandekommen dieses Gesetzes mit der Verfassung vereinbar ist. Das alles wohl kalkuliert nach dem Motto: Reichen wir das Risiko doch einfach nach oben durch, zum Bundespräsidenten und, wenn's denn sein muss, auch zum Bundesverfassungsgericht. Das Prozedere bei der gestrigen Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes im Bundesrat ist ein Triumph der Verantwortungslosigkeit. Die fängt an bei der Großen Koalition in Potsdam. Kein Kabinettsbeschluss in der strittigen Zuwanderungsfrage, dagegen aber bereits im Vorfeld präzise Abstimmung darüber, wie denn das zerdepperte Porzellan, das der Bruch des Koalitionsvertrages hinterlässt, wieder zu kitten sei. Die Potsdamer Lösung, eine Art politisches St. Florians-Prinzip. Das Motto: mag auf der Verfassung auch herumgetrampelt werden, wenn nur unsere Koalition erhalten bleibt. Auf der Verfassung ist nun wahrlich herumgetrampelt worden. Und das Regiebuch, dessen strikte Einhaltung den Akteuren noch während der Sitzung eingebläut wurde, ist auch voll angewendet worden. Gerichtsfest geradezu, garniert mit herausragenden schauspielerischen Elementen bis hin zum brutalsten möglichen Behämmern der Tischplatten. Der Bundesratspräsident hat dieses Trauerspiel des Potsdamer Abstimmungsverhaltens als Zustimmung gewertet, das alles auf der Basis einer Handreichung seines Direktors. Die einen nennen jenes Papier, das Klaus Wowereit zur Stützung seiner Rechtsposition zitierte, ein Rechtsgutachten. Der Bundesrat selbst spricht schamhaft von einem behördeninternen Vermerk. Die herrschende Meinung der Verfassungsjuristen steht gegen die von Wowereit bemühte Rechtsauffassung. Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich abgegeben werden, so steht es im Grundgesetz. Von Stimmführerschaft des Ministerpräsidenten ist da nicht die Rede. Und wer gar einen zwei Generationen zurückliegenden Vorgang aus den Urzeiten des Bundesrates zum Präzedenzfall hochstilisiert, der wird sich wundern. Gilt doch der alte Grundsatz: wo kein Kläger, da kein Richter. Und diesmal, ganz im Gegensatz zu den Zeiten Karl Arnolds, wird geklagt werden, wenn es denn dazu kommt. Das muss zu Wahlkampfzeiten nicht sein. Denn jetzt, wo sich das unter fragwürdigen Umständen verabschiedete Zuwanderungsgesetz zum Bundesgesetzblatt hinschleppt, hat zunächst einmal der Bundespräsident das Sagen. Er wird von seinem Prüfungsrecht hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit des vorliegenden Gesetzesbeschlusses Gebrauch machen. Und dieses Prüfungsrecht wird Rau nach dem gestrigen Eklat im Bundesrat sehr intensiv wahrnehmen. Auf den Sachverstand des Präsidialamtes wird sich Rau da nicht verlassen können. Er wird auch externe Gutachter zu Rate ziehen. Ob er nach reiflicher Prüfung das Gesetz abzeichnen und damit das Inkrafttreten nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ermöglichen wird, ist die Frage. Hier gibt es Präzedenzfälle, in denen Bundespräsidenten ihre Unterschrift verweigert und das Gesetzeswerk somit zur Makulatur haben werden lassen. Bliebe die Hilfskonstruktion, dass Rau trotz erheblicher Bedenken das Gesetz zwar unterzeichnet, diese Bedenken aber in einer besonderen Erklärung notifiziert. Auch hier gibt es Präzedenzfälle. Unterschreibt der Präsident aber und tritt das Gesetz in Kraft, wird die Union in Karlsruhe klagen. Unterzeichnet er nicht, müsste die Bundesregierung, um ihr Gesetz zu retten, in einem Organstreitverfahren gegen den Bundespräsidenten klagen. Aberwitzig diese Vorstellungen und absurd die Tatsache, dass der Streit um die Auslegung einer simplen Abstimmungsvorschrift dem Land einen Verfassungskonflikt beschert. So hat denn nun die politische Klasse in ihrer wahlkämpferischen Unversöhnlichkeit den ersten Mann im Staate in eine hochkomplizierte Situation hineinmanövriert. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist die Tatsache, dass unsere Konsensdemokratie ad absurdum geführt wird, wenn sich eine Seite verweigert. Der viel zitierte Ruck der durchs Land gehen soll, verkommt wieder einmal zur blanken Illusion. Sie hörten einen Kommentar von Karl-Heinz Gehm.